Allein in zwei Zimmern. Durch die Nase, durch den Mund. Dann diese Techno-Idee. Raus aus den zwei Zimmern, rein in ein großes. Viele Menschen, viele Lichter, viel Musik, ganz laut. Nicht unterhalten, nur tanzen. Den Körper schön tanzen. Bewegen, schwitzen. Laufend Alkohol. Allein schön trinken. Und die Welt um mich versinkt. Langsam oder im Takt der Beats. Die Bar erkennt mich immer wieder, findet mich, hilft mir ins Delirium. Danke, Bar, ich bin dankbar, Bar. Und Barmann, auch gut, sexy. Später dann Toilette. Das Pearls Girls Elite Pissoir. Haarspray-Junkies ohne sonstige Kultur. Reden mit Spiegeln, in denen ihre verzerrten Gesichter sterben. I was rarely entertained until I wrote I love you with cocaine on the edge of the toilet. Kurze Pause nach nasalem Genuss. Ein wenig genesen. Sehr gut. Die Beats verfolgen mich bis hierher. Will mich ihnen erneut hingeben. Bewegung, Mädchen, tanzt. Sophie goes to Notaufnahme. Tanzend. Das große Zimmer wird in Reihenfolge der Beats größer und kleiner. Die Lichter haben Gesichter und Stimmen, erzählen sich Geschichten. Schweigt, ich will tanzen, also tanze ich. Das Zimmer überschlägt sich und in meinem Kopf bricht Feuer aus. Schwarz. Wir haben sie wieder, sagt ein Typ in Weiß. Ein anderer Typ in Weiß lächelt, als ich die Augen aufreiße. Ich sehe seine schiefen Zähne. Jetzt grinsen beide. Ich will atmen. Und da ist was auf meinem Mund mit Schlauch dran. Kann mich nicht bewegen. Ihr Schweine. Ihr weißen Schweine. Notaufnahme. Nimm mich in die Arme. Lasst mich bitte nie mehr gehen. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.